Es war in Moskau vor circa 5 Wochen auf einer Veranstaltung des Deutsch-Russischen Forums. Egon Bahr forderte zusammen mit Michail Gorbatschow einen Neustart im Verhältnis zu Russland. Zwei Veteranen der Entspannungspolitik suchten Wege, um aus der jetzigen Krise herauszufinden. Zwei alte Männer, die die Welt zum Besseren verändert hatten. Die Szene hatte etwas Rührendes, aber auch zugleich Tragisches. Denn im Grunde mussten beide erkennen, dass ihre Ost- bzw. Westpolitik gescheitert ist. Die Rüstungsspirale, die Gorbatschow erfolgreich stoppte, sie dreht sich wieder. Sowohl Russland als auch die USA bauen ihre Atomstreitkräfte aus. Sanktionen und Misstrauen beherrschen die Beziehungen. Gorbatschow und Bahr forderten fast verzweifelt wieder dazu auf, miteinander zu reden. Die Frage bei alledem aber ist, lässt sich mit diesem Wladimir Putin überhaupt verhandeln? Als Berater Willy Brandts hat Bahr maßgeblich den Moskauer Vertrag mitgeprägt. Entspannung war seine Devise in einer Zeit, da die Entfremdung zwischen der Sowjetunion und Deutschland groß war. Und vergessen die Bilder, Willy Brandt und Leonid Brezhnev in einem Motorboot, Egon Bahr immer im Hintergrund, er war der Strippenzieher. Das Ganze im Schwarzen Meer vor der sommerlichen Küste der Krim. Jahrzehnte später hat dieses Bild Symbolcharakter. Denn mit der Krim begann die jüngste Krise zwischen Russland und dem Westen. Wladimir Putin redet von Wiedervereinigung und Herstellung von Gerechtigkeit, der Westen von Annexion. Das Vorgehen des Kreml-Chefs war ein Bruch des Völkerrechts. Dennoch, der überwiegende Teil der Bevölkerung auf der Krim bekennt sich zu Russland, fühlt sich heimgeholt. Dies erschwert die Beurteilung des Status quo. Nicht von ungefähr war es Egon Bahr, der relativ schnell sagte, die Krim sei für die Ukraine verloren, damit müsse sich auch der Westen abfinden. Da war er wieder, der Realpolitiker, der verlangt, Tatsachen zu akzeptieren und dann zu verhandeln. Gegen das Abkommen von Minsk verstößt auch die ukrainische Armee, auch sie beschießt Dörfer und tötet Zivilisten in der Ostukraine, aber der Aggressor in dem Konflikt ist letztendlich Russland. Ob Militärs, die sich freiwillig melden oder Urlaub machen, wie es Putin zynisch behauptet, russische Soldaten kämpfen immer noch an der Seite der Separatisten, Waffen und Munition gelangen nach wie vor über die offene Grenze. Für Egon Bahr war ein Schlüsselwort immer gegenseitiges Vertrauen, dem Wort des anderen Vertrauen. Wladimir Putin aber behauptet nach wie vor, Russland sei an dem Konflikt nicht beteiligt. Mit so einem Mann den Dialog suchen? Bahr würde wiederum sagen, ja, jetzt erst recht. Doch die Zeiten, sie haben sich geändert. Damals in den 70er Jahren verhandelte Bahr mit greisen Sowjetfunktionären, die in ihrer eigenen, erstarrten Welt lebten. Der heutige Kreml-Chef ist da von anderem Kaliber. Er denkt und agiert nach wie vor wie ein Mann des Geheimdienstes. Mit Hilfe eines gewaltigen Propagandaapparates wird dem russischen Volk eingeredet, in Kiew herrschten Faschisten, der Umsturz auf dem Maidan sei von den USA initiiert, Russland werde von allen Seiten bedroht. Dass es zwischen den Sanktionen und dem Vorgehen Russlands in der Ostukraine einen Zusammenhang gibt, dies wird offiziell bestritten. Es gehe nur darum, Russland in die Knie zu zwingen, behauptet der Präsident bei jeder Gelegenheit. Die Situation ist also mehr als verfahren. Der Friedenspolitiker Bahr würde vermutlich von der Ukraine fordern, dass sie sich wieder zu einer blockfreien Zone erklärt. Doch dazu ist Kiew nach den Erfahrungen des letzten Jahres nicht mehr bereit. Die baltischen Staaten, Polen und die Ukraine, sie empfinden Russland als Bedrohung. Dieses Misstrauen lässt sich nicht ausblenden oder schönreden. Moskau betrachtet andererseits die NATO als Gegner, der seine Einflusszone immer mehr ausdehnt. Die Polen und die Balten aber sehen die NATO als Schutzmacht, auch dies ein kaum zu lösender Widerspruch. Von gut nachbarschaftlichen Beziehungen ist nichts übrig geblieben. So traurig es sich anhört, die Perestroika des Michail Gorbatschow, sie liegt längst auf dem Abfallhaufen der Geschichte. Und Bahrs Rezept, Wandel durch Annäherung, diese Formel scheint auch mit dem jetzigen russischen Präsidenten nicht zu funktionieren, zumindest nicht in der jetzigen Situation.